Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 130, Vers 5 bis 6. Ich hoffe auf den Herrn von ganzem Herzen und ich vertraue auf sein Wort. Ich warte auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, ja mehr als die Wächter auf den Morgen. Gott segne dieses Wort. Hoffnung und Warten. In diesem Psalm 130 aus dem Alten Testament lernen wir mehr über die, worauf es ankommt, wenn wir Hoffnung haben in Gott und warten auf Gott. Und hier haben wir wieder einen Psalm aus den Pilgerfahrten. Also das waren Menschen, die also auf dem Weg nach Jerusalem waren, auf dem Weg zum Tempel, um dort Gott zu ehren und Gott zu dienen. Und sozusagen den Gottesdienst sozusagen dem Sinne hatten. Und dann auf dem Weg dorthin, auf dem Weg nach oben, denn Jerusalem liegt ja ein bisschen höher, dann durch Wüsten gehen mussten und durch, da waren Felsen, Felsbrandungen und jede Menge Gefahren. Ja, ob das nun Räuber waren, Banditen oder da waren wilde Tiere, ja, und sonst nicht was alles. Also sehr viele Gefahren. Und die Pilger haben auf dem Weg nach Jerusalem dann einander zugesungen. Und das ist eben dieser Psalm 130, einer von anderen. Und hier kommt es eben darauf an, dass sich die Menschen nicht gegenseitig Mut gemacht haben, aber hier die Hoffnung, dass sich die Hoffnung auf Gott von ganzem Herzen ausdrückt. Ja? Dass hier der Pilger schreibt, ich vertraue auf sein Wort und auf den Herrn warten, ja, wie Wächter auf den Morgen. Also Wachposten, ja, die in der Dunkelheit dann Wache geschoben haben, um zu sehen, ob da irgendwie Feinde kamen und dann sich nach dem Morgen sehnten, hoffentlich in einem Stück, ja, und am Leben, dass da keine Feinde waren. Und es geht dann hier um Hoffnung und Warten auf Gott. Und worauf es hier ankommt, ist, dass wir verstehen, dass wir eben, wie es auch hier heißt, dass wir auf Gottes Wort vertrauen. Und das heißt eben Gottes Wort, das ist eben hier speziell die Bibel. Das heißt also das Alte Neue Testament und vor allem Gottes Wort, vor allem die Worte, die uns Jesus Christus gibt. Und Warten und Hoffnung ist nicht immer einfach. Ja? Wir zu Christus kommen als reuige Sünder, wir sind nicht immun von allen Sorgen, Problemen und Schwierigkeiten der Welt und umgeben vom Bösen. Aber unser Jesus Christus weiß das. Und so drückt sich das eben hier aus, dass wir gut daran tun, Gott zu vertrauen und auch auf ihn zu warten. Ja, und nicht wie die Welt oft, ich brauche es jetzt und ich will es jetzt haben und ich kann nicht warten oder ich will nicht warten. Oft müssen wir warten, besonders in unserer Beziehung mit Jesus Christus, unserer persönlichen Beziehung mit Christus, wenn wir da wachsen wollen durch den Heiligen Geist. Das geht nicht alles sofort. Wir sind geduldig und wir warten, denn Gott hat seinen perfekten Plan und seinen Zeitrahmen für alle Menschen, für alle Situationen, und das wollen wir nicht versäumen und wir müssen das verstehen. Nur weil wir etwas sofort wollen, heißt das nicht, dass das eben Gottes Wille ist. Ganz und gar nicht, oft im Gegenteil. Denken wir nach nochmal in der Bibel. Menschen in der Bibel, ja, da waren wirklich viele, auch Zeiträume, wie oft Jahre, wo auch gottesfürchtige Menschen, bevor sie in Aktion getreten sind, wirklich, ja. Also denkt an Abraham nach, Abraham mit Abraham, denkt an Moses, da ist Josef, ja, die Patriarchen da. Wir denken an, auch im Neuen Testament, wir denken an Johannes den Täufer zum Beispiel. Unser Jesus Christus selber, ja, war zwar Mensch geworden und war aber so 30 Jahre in, in obskur, also irgendwo verborgen, ja, aufgewachsen in dem Dorfe in Nazareth. Und ja, auch Paulus dann, Saulus wurde dann zu wurde Paulus, und Paulus folgte dann Jesus Christus nach dem Ereignis auf dem Weg nach Damaskus, aber war viele Jahre, sind auch 10 Jahre oder ja, in so einem Zeitrahmen, bevor Jesus Christus ihn eingesetzt hat. Also es ist immer so, dass wir das verstehen, dass wir Hoffnung und Warten zusammen sehen, dass das zusammengefügt ist. Und Christus gibt uns seinen Frieden in und durch seine Anwesenheit, in und durch den Heiligen Geist, und spricht uns in unsere Herzen. Und darauf kommt es an. Und wir müssen, manchmal müssen, wir haben keine andere Wahl, dass wir in unserer Hoffnung warten, also tatsächlich wirklich eine Zeit, das können auch manchmal ja, Monate, Jahre sein, bis Jesus Christus dann sagt, ich möchte, dass du dies und das tust. Und das ist eben das, was die Bibel uns lehrt. Und das können wir nicht schönreden oder überzuckern oder irgendwie anders verändern. Es ist so. Aber letztendlich auch in diesem Prozess, wir warten nicht völlig passiv, sondern wir bleiben im Wort und im Gebet, also in der Bibel tagtäglich und im Gebet, und wachsen dann in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus. Und dieses Warten, diese Hoffnung, ja, da könnt ihr nochmal in Psalm 42 reingehen, Psalm 42, und da auch im ersten, im zweiten Vers heißt es da, Vers 2 und 3, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott segne dieses Wort. Und das ist eben dieses Warten, diesen Durst, den wir haben, der aber uns schon, das lebendige Wasser ist aber schon da. Wir, die wir jetzt in einer persönlichen Beziehung mit Christus, in Christus, in und durch Christus wachsen, als Reuigesünder, haben wir jetzt im Hier und Jetzt schon das lebendige Wasser sozusagen, den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und Jesus Christus spricht uns zu allen Zeiten in unsere Herzen, tagtäglich. Und das ist ein Geschenk, was wir haben. Das wollen wir nicht versäumen. Also Hoffnung und Warten gehören zusammen, wir als Christen. Und das ist nicht immer einfach, ja. Aber seid guter Dinge. Habt Mut, und Jesus Christus sieht Anfang, Mitte und Ende von allen Vorgängen und Prozessen. Und diese Vorgänge, diese Prozesse müssen abgeschlossen sein. Wenn Gott sagt, etwas ist vollendet oder abgeschlossen, dann ist es so. Außerhalb dessen ist es eben nicht so. Wenn Gott sagt, etwas ist zu Ende, dann ist es zu Ende. Und das ist das, was uns die Bibel lehrt. Da gibt es kein Mittelding oder vielleicht oder möglicherweise. Ja? So funktioniert Gott. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und das ist das, was unser Jesus Christus uns lehrt und uns tagtäglich ins Herz spricht, durch die Bibel, durch sein lebendiges Wort. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst hier, dass du uns zeigst, was es denn auf sich hat mit Hoffnung, hoffen und warten, Hoffnung haben und warten. Das ist nicht einfach für uns als Menschen. Wir möchten Sachen, dass es sofort passiert. Aber dein Wille und dein Zeitrahmen sind oft sehr, sehr anders als unsere. Und wir tun gut daran, uns dir unterzuordnen und zu warten, bis ein Vorgang oder etwas abgeschlossen ist, ein Prozess, ein Vorgang abgeschlossen ist. Während wir warten, aktiv zu warten in deinem Wort, dass wir in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Im Gebet und in dein Wort in der Bibel. Und wir danken dir für diese Wahrheit und beten, dass alle Menschen zu dir kommen und auch diese Wahrheit nicht nur verstehen, sich zu Herzen nehmen, aber auch danach handeln. Darauf kommt es an. Und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.